Was für Canucks in Paris? Pigeon, wenn ihr so hart seid, dann sagt euren Fans, wieso Quatre Vingt-Treize nicht am Start ist. In euren Videos gar nichts von den Pariser Straßen zu sehen ist, ist der Wahnsinn. Bruder, frag mich, was Dark Life ist. Mentalität, gar kein Fick. Ich bin ein Pitbull, ihr seid fies gebrüht wie Bullen. Ich fick deutschen Rap, guck, denn ich hab was zu sagen. Was in uns drinne steckt, pumpt den Hass in unseren Magen. Setzt Gesetz nicht gleich gerecht, überrascht sind auf dem Weg. Bruder, du musst verstehen, ihre Ziele sind gesetzt. Keine Liebe mehr für Vaterstaat, denn was sie sehen ist nur mein schwarzes Haar. Die Hände meiner Jungs lösen zu oft Alarmanlagen aus. Die Straßen auf Rausch, Gift, den Jungs fehlt aus Sicht, weil es sie auffrisst. Palaver, glaub nicht alles, was sie dir so erzählen. Das Leben hier wie im Dschungel, zieh Nebel in deine Lunge, komm. Zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh am Saruch, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh am Saruch. Fuck mich nicht ab, was ihr da macht ist gar nix. Stell keine Fragen, ich beende die Party, meine Jungs warten. Slang-Mentalität, Leute denken wir reden Arabisch. Auf ein Fassaden, um uns herum stehen, trügt dieser Schein, denn wir kriegen rein gar nix. Narkotik, Stalingrad, lass die Leute reden, ich lass alle schlafen. Und alle warten drauf, dass etwas Großes kommt. Wer heute nicht die Wahrheit spricht, ist morgen schon ein toter Hund. So gesehen ist alles sich am Bewegen. Die Leute, sie reden groß. Im Schädel sind Emotionen. Ein Fehler und du bist tot. Die Rauchwolke steigt, Bruder, zieh am Aratol. Hier ist mieseste Chaos. Zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh am Saruch, zieh am Saruch, am Saruch, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh am Saruch, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, zieh, Bruder, zieh, zieh, Bruder, zieh am Saruch. Am Saruch. N-A-R-K-O-T-I-C. Narkotik. Am Saruch. Trist und Kauch. Am Saruch.